Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Wir sind zurück von den Toten. Naja, also fast. Es kam jetzt lange nichts mehr von uns und das tut uns auch sehr leid. Es war einfach so, wir hatten beide viel zu tun mit Prüfungen und so. Und da blieb generell relativ wenig Zeit für Hobbys. Und Podcasting ist auch eins unserer Hobbys. Und deshalb musste das auch ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und wir haben nicht aufgehört zu podcasten und es wird auch weiterhin Geschichten und Episoden von uns geben. Ab jetzt auch ein bisschen regelmäßiger. Heute starten wir mit einer Geschichte mit einem ganz besonderen Namen. Und zwar heißt sie 630-296-7536. Ich bin mir sicher, jeder im Subreddit No Sleep kennt diese Hilferufgeschichten. Helft mir, helft mir, bla bla bla. Ich werde euch nicht mit so etwas langweilen. Selbst wenn ich eure Hilfe wollte, könntet ihr mir nicht helfen, weil eure Hilfe aussichtslos wäre. Warum? Weil ihr keine Mitglieder seid. Ich wünschte, ich wäre auch keins. Alles fing ganz harmlos an, mit einem Anruf. Ich war seit ein paar Stunden auf, am Auspacken und Saubermachen, und wartete darauf, dass der Klempner anrief. Ich war gerade in mein Häuschen gezogen und die Handwerker hatten einiges verpfuscht. Also war es jetzt meine Aufgabe, kompetente Leute anzurufen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Um 11:56 klingelte das Telefon. Nicht schlecht, dachte ich mir. Normalerweise lassen sich Klempner vor 17 Uhr weder sehen noch hören. Als ich dranging, bekam ich gar keine Gelegenheit, mich zu melden. Bevor eine Frauenstimme sagte, »Der nächste Mitarbeiter ist gleich für Sie da.« Ich setzte mich auf den Küchentresen, einer der wenigen Plätze, die nicht von Kartons besetzt war. Fahrstuhlmusik summte mir ins Ohr und meine Gedanken schweiften langsam ab, als die Musik aufhörte und ein leicht unharmonischer Klavierakkord zweimal ertönte. Eine Stimme meldete sich am anderen Ende der Leitung. Willkommen bei Booth World Industries. Mein Name ist Samantha und ich bin heute für Sie zuständig. Name bitte. Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte, also sagte ich ihr meinen Namen. Wir wissen, wer Sie sind, mein Herr. Ich bin heute für Sie da. Bitte nennen Sie einen Namen, um Zugang zu erhalten. Ich verstehe nicht ganz, sagte ich. Es kann jeder beliebige sein. Wir brauchen einfach nur einen Namen. Okay, sagte ich und dachte mir einen Namen aus. Harold Withers. Bitte, mein Herr, als Ihre zuständige Mitarbeiterin muss ich Sie darauf hinweisen, dass erfundene Namen oder Namen von Menschen, die Sie nicht kennen, leider nicht funktionieren. Nicht funktionieren? Fragte ich. Woher wusste sie, dass ich den Namen erfunden hatte? Das Ganze kam mir wie ein Streich vor, aber fast niemand kannte meine neue Nummer. Umgestaltung. Umgestaltung? Ist da der Klempner? Erkundigte ich mich. Willkommen bei Booth World Industries. Mein Name ist Samantha und ich bin heute für Sie zuständig. Name? Ich nahm das mal als Ja an und sagte den Namen einer alten Ex-Freundin. Jessica Goodwin. Ich hörte eine Tastatur am anderen Ende der Leitung klappern. Klang, als ob die Frau mit den Fäusten darauf einhämmerte. Ein paar Augenblicke später war sie wieder dran. Jessica Goodwin, sagte sie. Umgestaltung geplant am 21. August 2015. Würden Sie gerne einen neuen Termin festlegen? Ich blieb still. Das war unglaublich. Jemand musste mich verarschen. Wer ist da? Bist du das, Jessica? Ist das ein Streich? Die Frau am anderen der Leitung blieb lange still. Ich dachte mir, dass wer auch immer dran war, wohl ein Lachen unterdrücken musste. Hallo? Fragte ich. Ja oder nein, mein Herr? Fragte die Frau zurück. Ja? Antwortete ich, obwohl ich nicht richtig verstand, was sie eigentlich von mir wollte. Ich hätte einen Termin für Dienstag frei. Wäre das in Ordnung? An diesem Punkt dachte ich, ich drehe gleich durch und dass es tatsächlich der Klempnerbetrieb war. Was ist mit heute? Wollte ich wissen. Haben Sie vielleicht heute noch etwas frei? Normalerweise können wir nicht so kurzfristig umplanen. Aber wir haben für heute eine Absage. Wäre 15 Uhr gut für Sie? Ja, das passt, antwortete ich. Gut, dann also 15 Uhr. Wünschen Sie einen Rückruf? Okay, gern. Wunderbar. Boothworth Industries bedankt sich bei Ihnen und heißt Sie herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wieder kam zweimal dieser komische Dreiklang und die Leitung war tot. Ich verdrehte die Augen und machte mich wieder ans Auspacken. Um 3 Uhr nachmittags klingelte mein Telefon erneut. Hallo? Hier ist Samantha von Boothworth Industries und dies ist Ihr Rückruf. Was meinen Sie? Setzte ich an, doch wurde von leiser Musik aus dem Hörer unterbrochen. Als nächstes hörte ich Jessicas Stimme. Warum tun Sie das? Fragte sie. Ich konnte hören, dass sie weinte. Jessica? Fragte ich. Sie kann sie leider nicht hören, mein Herr. Meldete sich die Angestellte zu Wort. Dieser Anruf dient nur zu Ihrer Zufriedenheit. Der Auftrag wurde bereits ausgeführt. Bitte, bettelte Jessica. Bitte, tun Sie das nicht. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich... Jessicas Stimme brach ab und ich hörte nur noch ein Keuchen. Alles, was ich dann noch hörte, war das Rascheln von Kleidung und Röcheln. Dann nahm jemand den Hörer. Der Termin wurde eingehalten, sagte eine männliche Stimme. Boothworth Industries bedankt sich bei Ihnen und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Die Mitarbeiterin von vorhin kam wieder ans Telefon. War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ich saß lange da, sprachlos. Kalter Schweiß lief mir über den Rücken. Jessica und ich hatten uns getrennt, weil ich sie auf einer Party auf der Highschool mit meinem besten Kumpel im Bett erwischt hatte. Ein Lächeln huschte mir übers Gesicht und ich flüsterte: Das war perfekt. Wundervoll, meinte die Dame. Wir bei Boothworth Industries legen größten Wert auf Ihre Zufriedenheit. Möchten Sie noch einen Termin festlegen? Als mein Blick auf das Wasser fiel, das aus der Spülmaschine lief, wurde mein Lächeln noch ein bisschen breiter. Ja, sagte ich. Ja, gerne. Name? Dan. Den Nachnamen weiß ich nicht. Er ist Handwerker. Dan Arancivia. 13. Juli 2032. Würden Sie gerne einen neuen Termin festlegen? Ja, antwortete ich. Wie wäre Mittwoch bei Ihnen? Haben Sie vorher nicht gesagt, Sie hätten Dienstag einen Termin frei? Wollte ich wissen. Ja, das stimmt. Aber leider wurde dieser Termin von einem anderen Mitglied belegt. Wäre denn Mittwoch in Ordnung? Nein, sagte ich, da habe ich ein Vorstellungsgespräch. Was ist mit Donnerstag? Leider wird Donnerstag nicht möglich sein. Ihre Umgestaltung ist für Mittwochabend eingetragen. Wie bitte? Stieß ich hervor. Sie wiederholte die Worte. Können wir meine Umgestaltung verschieben? Fragte ich. Aber natürlich, mein Herr. Es gibt immer eine Möglichkeit. Sie klang, als würde sie lächeln. Ich wartete darauf, dass sie mir sagte, wie. Aber sie blieb still. Wie? Verlangte ich zu wissen. Boothworth Industries ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Selbstverständlich sind wir ein Club, dem man nur mit einer Einladung beitreten kann. Doch leider sind unsere Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren stark gesunken. Die Rezension, Kriege, Politik. Um was wir Sie bitten, um Ihre eigene Umgestaltung zu verschieben, wäre, einige neue Mitglieder zu werben. Das kam mir vor wie das Licht am Ende des Tunnels. Wie viele brauchen Sie denn? Erkundigte ich mich. 1000. Ich verschluckte mich beinahe. 1000? Ja, sonst müssen wir leider Ihre geplante Umgestaltung vornehmen. Ich muss Sie auch darüber informieren, dass das Mitglied, das diesen Termin ausgemacht hat, einen Rückruf möchte. Mir war, als würde die Zeit stehen bleiben. Mein Leben rauschte an mir vorbei. Ich hatte nichts erreicht. Ich würde keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein Mund fühlte sich trocken an. Ich dachte immer, Leute schreiben sowas nur in Büchern, weil es dramatisch klingt. Aber es ist tatsächlich so. Ich besorge Ihnen 1000 Mitglieder, flüsterte ich. Boothward Industries bedankt sich und heißt Sie herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Die Verbindung brach ab. Ich legte das Telefon weg und starrte es fassungslos an. Ich bin am Mittwoch dran und irgendjemand da draußen wird einen Anruf bekommen, um meinen letzten Atemzügen zu lauschen. Wenn ich bis dahin nicht 1000 Leute dazu bringe, Boothward Industries beizutreten. Es ist schon irgendwie ironisch. Ich wollte schon immer zu einem elitären Club gehören. Einer schlagenden Verbindung. Dem Rothaari-Club. Keine Ahnung wie, aber auf einmal war ich Mitglied. Und ich habe noch bis Dienstag Zeit, um mich darüber zu freuen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, selbst wenn ich eure Hilfe wollen würde, könntet ihr mir nicht helfen, weil ihr nicht Mitglied seid. Mitglied kann man nur mit einer Einladung werden. Ich lade euch ein. Ihr könnt mir helfen. Ruft einfach an 630 296 7536. So, das war's wieder für heute. Ich habe auch auf YouTube geguckt, es gibt tatsächlich Leute, die dort anrufen und einige bekommen sogar einen Rückruf von Boothward Industries. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Wenn ja, dann schreibt uns doch eine E-Mail an nachtschatten@mailbox.org oder hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, schlaft gut.